Für wen eignet sich also dieses Hörbuch? Dieses Hörbuch ist für all jene Menschen gedacht, die offen für Neuerungen sind. Entweder, weil sie Neues sowieso lieben, oder weil sie zwar hin und wieder Angst vor dem Ungewissen haben, jedoch wissen, dass es enorm wichtig ist, immer am Ball zu bleiben. Es ist für Personen gemacht, die Dinge gerne klar und einfach haben wollen. So, dass man es einem 10-Jährigen erklären könnte. Keine komplexe Fachsimpelei, sondern auf den Punkt gebracht. Frei nach dem Motto, das Steve Jobs einmal geäußert hat. Einfach ist oft schwerer als komplex. Komplizierte Wörter und verstrickte Sätze zu verwenden, ist deutlich leichter als etwas im Kern klar und deutlich auszudrücken. Jeder kann in einem nichtssagenden Jargon fachsimpeln, um zu vertuschen, dass man eigentlich nichts verstanden hat, sodass das Gegenüber sich jedoch keine Fragen zu stellen traut. Einfachheit ist der einzige Weg, wie man Berge versetzt. Wenn du dich also wunderst, warum ich manchmal einfache Sätze oder besonders simple Begriffe verwende, das liegt daran, dass das Thema Blockchain ohnehin schon komplex genug ist. Und ich möchte es dir so erklären, dass du dich auch in der Lage siehst, es jemand anderem zu erklären. Nur so kann dieses aufregende Thema Blockchain salonfähig werden. Wenn du es also lieber komplex und schwierig hast, wirst du von diesem Buch bitter enttäuscht werden. Des Weiteren ist dieses Buch an Menschen gerichtet, die die Blockchain nicht unbedingt technisch bis ins letzte kleinste Detail verstehen wollen. Vielmehr richtet es sich an alle, denen es eher um finanzielle, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Auswirkungen geht. Wir werden natürlich trotzdem immer wieder technische Inhalte betrachten. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Auch wenn ich selbst ein technisch versierter Mensch bin, so weiß ich sehr wohl, dass lediglich ein paar Prozent der Bevölkerung zu dieser Gruppe zählen. Der Großteil hat ganz einfach andere Interessen als die Technik. Mir liegt jedoch am Herzen, dass nicht nur einige wenige Technik-Freaks von der Blockchain-Technologie profitieren, sondern eben alle, die offen sind, sie kennenzulernen. Viele Begriffe im Blockchain-Bereich entstammen der englischen Sprache. Ich werde die betreffenden Wörter auf Englisch beibehalten, werde jedoch bei der ersten Verwendung die deutsche Übersetzung hinzufügen. Es erscheint mir einfach nicht sinnvoll, Blockchain als Blockkette ins Deutsche zu übertragen. Denn wer danach noch andere Publikationen über diese Technologie liest, wird immer die englischen Ausdrücke vorfinden. Zu guter Letzt ist mir noch eines wichtig. Ich werde dich immer wieder dazu auffordern, selbst ins Tun zu kommen. Entweder als Unternehmer oder als Angestellter. Falls du daran eigentlich kein Interesse hast, mache ich es trotzdem. Ich hoffe, dir bis zum Ende des Hörbuchs genug Inspiration mitgegeben zu haben. Schlaue Menschen, die sich der Dezentralisierung annehmen, sind nötiger denn je. Denn wie du in den nächsten Minuten erfahren wirst, gibt es derzeit noch mehr ungelöste als gelöste Probleme in diesem Bereich. Und ich hoffe, dass genau du hier an der einen oder anderen Stelle den entscheidenden Durchbruch liefern kannst, um in Zukunft eine dezentralere Welt zu ermöglichen. Wenn du dich in nur einem der Punkte wiederfindest, dann wirst du mehr als nur viel Spaß mit diesem Hörbuch haben.